mancher Wunsch, so mancher Wunsch bleibt unerfüllt und mancher Weg ist ohne Ziel. Doch sicher ist, dass eine bleibt. Gott ist real, denn ich erlebe ihn täglich neu. Gott ist real. Jesus, er starb für meine Schuld, macht alles neu. Er liebt mich mehr als pures Gold. Gott ist real, ich bin gewiss, er liebt mich sehr. Bin ich betrübt, vergessen oft, und jeder Freund lässt mich allein. Doch dann ist mir mein Gott ganz nah. Gott ist real, denn ich erlebe ihn täglich neu. Gott ist real. Der Stab für meine Schuld macht alles neu. Er liebt mich mehr als pures Gold. Gott ist real, ich bin gewiss. Er liebt mich sehr. Jesus liebt mich sehr. Ich sag es gern, wie es mir geht, als Jesus nahm mir meine Schuld. Doch seit dieser Stund, war Gott real, denn ich erleb ja seine Kraft. Gott ist real. Er lebt in mir. Jesus, er starb für meine Schuld, macht alles neu. Er liebt mich mehr als pures Gold. Gott ist real, ich bin gewiss, er liebt mich sehr.